بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثلاثة الأصول، die drei Fundamente des Islams. Gestern haben wir schon ein bisschen von diesem Buch gelesen. Ich habe euch schon gesagt, dass der Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah das Buch in vier Abschnitten geteilt hat. Abschnitt Nummer 1 hat er ein paar Vorstellungen, ein paar Regeln vorgestellt, die jeder Muslim wissen musste. Und dann hat er die drei Fundamente vorgestellt. Dass man Allah Azza wa Jal kennt und erkennt, und dass man seine Religion kennt und erkennt, und dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam kennt und erkennt. Das sind die vier Hauptabschnitte von diesem Buch. Wir sind am Anfang. Gestern haben wir ein paar wichtige Sachen erklärt. Wir haben erklärt, was ist das Wissen. Wir haben das Wissen, ist das Begreifen von etwas auf der Weise, wie diese Sache in der Wahrheit ist. Entsprechend der Wahrheit. Auf einer Weise, die keine Zweifel akzeptiert. Das ist Al-Ilm, Wissen. Und dann haben wir gesagt, die Stufen von Begreifen von Al-Idrak, es gibt 6 Stufen. Wir haben Al-Jahl al-Murakkab, komplexe Unwissenheit, einfache Unwissenheit, unwahrscheinliche Vermutung, wahrscheinliche Vermutung und so weiter. Dann hat der Sheikh gesagt, der Muslim muss 4 Sachen wissen. Es ist eine Pflicht für jeden Muslim, 4 Sachen zu wissen. Und wenn wir jetzt sagen, immer wissen, damit meinen wir, dass er die Sache so begreift, wie sie ist. Und ohne daran zu zweifeln. Mit Gewissheit. Wenn er jetzt Al-Ilm nennt, weil wir erklärt haben, was Al-Ilm bedeutet. Wenn er sagt I'lam, das heißt wisse, die Sachen, die jetzt kommen, auf einer Weise, die keine Zweifel akzeptiert. Und wir haben gesagt, erstens Al-Ilm, Wissen. Wie hat er Al-Wissen, Al-Ilm jetzt definiert? Wissen in dieser Religion, was für ein Wissen meint er? Er sagt, das Erkenntnis von Allah und das Erkenntnis von seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam und das Erkenntnis von seiner Religion. Und alle diese drei Erkenntnisse mit Al-Adilla. Al-Adilla sind ungefähr Beweise. Wir haben den Unterschied zwischen Burhan und Dalil gestern auch erklärt. Bis dann sind wir gekommen. Das heißt, die erste Sache von den 4 Sachen, die jeder Muslim wissen muss, war Al-Ilm. Diese 3 Sachen zu erkennen und gut zu kennen. Die zweite Sache ist Al-Amalu Bihi. Das heißt, Al-Amal ist Handeln. Bihi, das heißt, mit dem, was du jetzt gewusst hast, mit diesem Ilm. Nachdem du Allah Azza wa Jal erkannt hast, seinen Propheten erkannt hast und seine Religion erkannt hast, und zwar mit Beweise, die zweite Pflicht, die du hast, ist, nach diesem Wissen zu handeln. Indem du an Allah glaubst und indem du anfängst, Allah Azza wa Jal zu gehorchen. Dadurch, dass du seine Gebote folgst und seine Verbote auch folgst. Und wie? Mit Al-Ibadat, mit Anbetungen. Al-Ibadat, später wird das auch in diesem Buch erklärt, ist alles, was Allah Azza wa Jal liebt und mag. Von Sprüchen und Taten. Ob sie äußerliche Sprüche und Taten sind oder innerliche Sprüche und Taten. Al-Ibadat, es gibt Ibadat, die jeder kennt. Das Gebet, Pflichtgebet, freiwilliges Gebet. Fasten, Hajj und andere Sachen. Und es gibt andere Ibadat, wie das Gute befehlen und das Schlechte verbieten. Das ist ein paar Ibadat. Und das ist, womit du Allah Azza wa Jal anbetest und dienst. Das war Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 1 war Al-Ilm. Punkt Nummer 2, das jeder Muslim wissen muss, ist, nach diesem Wissen zu handeln. Nummer 3, Ad-Da'wa zu Ilayh. الدعوة das heißt Aufruf إليهي zu dem was jetzt erkannt hat zu diesem علم das erkannt hat und wonach jetzt handelt nachdem du erkannt hast wer dein Herr ist und nachdem du erkannt hast wer dein Prophet ist und nachdem du erkannt hast was ist die Religion das für dich Allah Azza wa Jal ausgewählt hat nachdem du diese drei Sachen erkannt hast deine Pflicht ist danach zu handeln nachdem du danach gehandelt hast rufst du die Leute auf das was du erkannt hast zu erkennen und das wonach du jetzt handelst auch dass sie es tun Allah Azza wa Jal sagt ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Wie machst du diese Dawa? Nur so rufst du die Leute auf? Nein. Mit Wissen und mit Hikmah. Allah Azza wa Jal sagt, wie wir gesagt haben, ادعو rufe zu dem Weg oder zum Weg deines Herrn mit Weisheit, mit Hikmah und schöner Ermahnung auf. Und streite mit ihnen auf diese beste Art. Al-Hikma. Viele glauben, Al-Hikma ist das heißt, dass man immer nett redet, freundlich, immer das Gute sagt, schön redet. Al-Hikma ist was anderes. Ist, dass du streng bist, wenn du streng sein musst, und dass du weich bist, wenn du weich sein sollst. Das ist die Hikmah, dass du entsprechend der Situation reagierst und nicht immer, dass du weich bist. Weil manchmal findest du den Vater, der muss streng zu seinem Sohn sein. Und andere sagen, Al-Hikmah, mach Al-Hikmah. Die glauben, Al-Hikmah ist immer weich und nett und nein, manchmal musst du streng sein. Und manchmal musst du weich und freundlicher sein. Das ist Al-Hikmah. Bei Ahl al-Kitab, Allah Azza wa Jal hat uns auch gezeigt, wie wir mit ihnen Da'wa machen. Er subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Und streitet nicht mit dem Volk der Schrift, Ahl al-Kitab, al-Yahud und al-Nasara, Juden und Christen, bis heute. Weil manche glauben, es gibt kein Ahl al-Kitab mehr. Die sagen, gibt es nicht mehr. Nein, die sind für uns noch bis heute Ahlul Kitab. Bis es herausgefunden wird, dass einer hier ein Atheist ist. Dass er überhaupt nicht an Gott glaubt. Überhaupt nicht an Jesus nach ihren Art und Weise glaubt. Dann ist er kein Christ mehr. Aber sonst, sie sind für uns Ahlul Kitab. Streitet nicht. Al-Mujadala ist nicht streiten. Al-Mujadala ist diese Diskussion. Dass du deine Argumente holst und der andere seine Argumente holt. Das ist nicht nur ein Streit. Das ist richtig eine sehr heiße Diskussion über etwas. وَلَا تُجَادِلُهُمْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ Nur, es sei denn auf die beste Art und Weise. Mit Ahl al-Kitab. Warum? Weil Ahl al-Kitab nicht wie die Götzendiener sind. Ahl al-Kitab haben eine Schrift. Ahl al-Kitab glauben an Gott. Wir glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Aber die haben in diesem Glauben Fehler. Das ist, was wir glauben. Die haben in ihrem Glauben an Allah Azza wa Jal Lücken. Die haben Sachen zu diesem Glauben zugefügt. Ihr Glauben zu Allah Azza wa Jal ist nicht mehr rein. Ist nicht mehr richtig. Aber es gibt ein Fundament. Es gibt eine Basis, die sie noch haben. Deshalb diskutieren wir mit ihnen auf der besten Art und Weise. Ausgenommen davon sind jene, die ungerecht sind. الَّذِينَ ظَلَمُوا Die Ungerechtigkeit gemacht haben. Das ist die Art und Weise, wie du Da'wah machst. Immer mit Hikmah, Weisheit. Du musst wissen, wie du redest, wie streng du bist, ob du streng sein sollst oder nicht. Und dazu die Da'wah um jemanden zum Islam aufzurufen oder jemanden zum geraden Weg aufzurufen oder ein Muslim, der schlechte Sachen tut, zum geraden Weg auch aufzurufen, brauchst du etwas. Und zwar Al-Ilm, Wissen. Du kannst nicht Ad-Da'wa machen, indem du keine Ahnung hast, indem du selber nicht weißt, worüber du redest. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Sprich, das ist mein Weg, das ist mein Sabil. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Ich rufe zu Allah, erste Sache. Du rufst nicht zu deiner Partei, du rufst nicht zu deiner Familie, du rufst nicht zu deinem Ego, damit du dich wohlfühlst, du rufst nicht die Leute auf, damit du einen Ruf bekommst, Geld bekommst oder irgendeine andere Sachen. Nein, du rufst zu Allah. Ad'u ila Allah. Dein Ziel ist Allah. Deine Absicht ist Allah. Du willst, dass die Leute Allah erkennen. Ad'u ila Allah. Ala basira. Wie? Ala basira. Das heißt, indem ich den Weg schon erkenne mit Basira, ich weiß, was ich mache, ich weiß, was ich sage und ich weiß, worum es geht. Ana wa man ittaba'ani. Ich und diejenigen, die mir folgen. Warum? Nicht nur du rufst zu dieser Religion. Auch diejenigen, die dir folgen, die Muslime als Gemeinde, rufen so auf, im Klaren, ala Basira. Wa subhanallah. Und gepriesen sei Allah. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Subhanallah wird immer mit gepriesen sei Allah übersetzt. Aber Subhanallah ist mehr als nur gepriesen sei Allah. Subhanallah, wenn du im Koran siehst, meistens kommt Subhanallah, nachdem eine Aya kommt, wo etwas über Allah gesagt wird, was nicht stimmt. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Sie haben gesagt, Allah hat ein Kind zu sich genommen. Subhana. Dann sagst du nicht gepriesen. Was heißt das Subhana? Ist das Allah Azza wa Jal? Du sprichst Allah Azza wa Jal ab von dem, was diese Leute behaupten. Das heißt, wie? Gepriesen sei Allah? Nein. Allah Azza wa Jal, er ist darüber, dass er einen Sohn hat. Das ist Allah Azza wa Jal abzuheben und aufzuheben von allen diesen Eigenschaften, die die Geschöpfe haben. Das heißt, Allah Azza wa Jal, wir haben nichts Ähnliches zu Allah. Deshalb sagst du, Subhanallah, Allah hat einen Sohn. Subhanallah, Allah hat einen Scharik. Das ist es. Im Klaren, ala basira, was heißt das? Das heißt, du kennst die religiöse Urteile. Wenn einer jetzt in einer Situation reinkommt, bevor du ihm sagst, du darfst das nicht machen, du musst sicher sein, dass er das nicht machen darf. Haram. Und du musst die Möglichkeit haben, in der Lage sein, ihm das zu zeigen mit Beweis. Nicht nur das Haram und dann fängt eine Diskussion 2 Stunden lang und am Ende gibt es keinen Ausweg, nichts. Du musst auch wissen, wie du mit ihm redest. Nicht jeder Muslim wird gleich besprochen. Man redet nicht mit jedem gleich, wie wir gestern gesehen haben. Und du musst seine Lage kennen. Ist er lange im Islam? Ist er ein neuer Muslim? Aus welcher Familie kommt er? Wenn einer aus einer Familie kommt, die sowieso nichts mit dem Islam zu tun hat, du redest nicht mit ihm. Genauso wie einer, dessen Eltern Koran auswendig gelernt haben und dessen Familie richtig nach dem geraden Weg ungefähr geht. Du redest nicht mit den beiden gleich. Einer, der den Koran lesen kann, ist nicht wie einer, der Koran nicht lesen kann. Deshalb, du musst seine Lage kennen. 3 Sachen. Al-Hukm, Shari, was ist der Urteil? Und wie du Da'wah machst und die Lage von demjenigen, den du aufrufst. Und Ad-Da'wah zum Islam aufzurufen, kann man in den verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel, indem man eine Rede hält oder in Vorträge oder in Wissenssitzungen, Halaqat al-Ilm, Sitzungen vom Wissen oder indem man was schreibt oder in den familiären Sitzungen oder in Hochzeiten, wenn man feiert, wenn man Gäste hat. Alle diese Lagen, alle diese Situationen sind Situationen, in denen der Muslim zum Islam aufrufen kann. Und man kann auch reden, sodass die anderen zuhören, oder es wie eine Diskussion zu machen, dass es spannend wird. Und Ad-Da'wa, Aufruf zu Allah Azza wa Jal, war die Aufgabe der Gesandten. Allah Azza wa Jal hat die Gesandten entsandt, damit sie zu ihm aufrufen. Und wenn du das machst, dann machst du denselben Job der Propheten. Und das ist eine Ehre und auch eine Verantwortung. Wenn du deinen Ma'bud erkannt hast, das heißt denjenigen, den du anbetest, und deinen Propheten erkannt hast und die Religion, das dir Allah auserwählt hat, erkannt hast, und wenn Allah Azza wa Jal dir diesen Zaufir, den Glück gegeben hat, dass du das, was du erkannt hast, ausübst, dann ist es Pflicht für dich, danach zu streben, zu dieser Religion aufzurufen. Und die Menschen auch aufzurufen zu dem, was du erkannt hast und folgst. Du rufst sie zu Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Und das ist besser als alles, was du dir vorstellen kannst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu Ali ibn Abi Talib gesagt, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. Bei Allah, dass Allah Azza wa Jal durch dich Al-Hidayah zu einem einzigen Mann gibt. Al-Hidayah, wir haben gesagt, dass einer den geraden Weg folgt. Dass Allah durch dich jemanden zum geraden Weg bringt, ist besser als Humur, besser als diese roten Kamelen. Und die roten Kamelen früher waren das Wertvollste, was es gibt. Es gibt Kamelen, die 300, 400, 1000 Euro heutzutage kosten. 500.000 Euro. Und diese speziellen Kamelen waren die wertvollsten und sind doch bis heute die wertvollsten. Das war nur ein Gleichnis. Dass durch dich einer anfängt zu beten, ist besser als die beste Mercedes, die auf der Straße fährt. Dass einer durch dich Muslim wird, ist besser als nicht nur Mercedes, als Flugzeuge sogar. Das ist besser als du, was du dir vorstellen kannst. Warum? Weil derjenige, der jetzt durch dich Al-Hidayah bekommen hat, wenn er betet, jede Hasana, die er bekommt, kriegst du eine gleiche auf deinem Bonus. Jede Sadaqa, die er gibt, kriegst du die gleiche. Du hast keinen Cent ausgegeben und trotzdem hast du viel Sadaqat. Yawm al-Qiyamah kommt ein Mann zu Allah Azza wa Jal. Und wenn mit ihm abgerechnet wird, er findet 40 Mal Hajj. Millionen hat er Sadaqa gegeben. Keine Ahnung, wie viele Monate hat er gefastet. Da muss ein Fehler, das stimmt nicht. Ich habe noch nie Hajj gemacht. Wie soll ich spenden? Ich habe kein Geld gehabt. Bismillah, ich bin zu Hause gestorben. Ich bin nicht Shahid. Was ist das hier? Wo kommt es? Ja. Die Leute, die durch ihn Al-Hidayah bekommen haben, manche haben Hajj gemacht. Andere haben viel Sadaqa gegeben. Andere haben viel gefastet. Andere sind fi sabilillah gegangen. Und die Hasanat, die diese Leute bekommen haben, er hat dieselbe Sache bekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer man da'a ila huda, wer zu einem Huda, zu einer Rechtleitung aufruft, كان له من الأجر, er hat so viele Belohnung, مثل أجوري, wie die Belohnungen من تبعه, von denjenigen, die ihm in dieser Rechtleitung gefolgt haben. لا ينقص من أجورهم شيئا, nichts von ihren Belohnungen wird abgeschafft. Und jetzt ist derjenige auf dieser Planete unter den Menschen, der am meisten Belohnung hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der jede Hasana, der jeder Muslim von der Entsandung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam bis Yawm al-Qiyamah, er kriegt das Gleiche. Er hat uns zum Islam aufgerufen. Das war seine Sache. Das war seine Ehre. Allah Azza wa Jalla hat ihn dafür auserwählt. Das heißt, jede Hasana, die die Muslime machen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kriegt dazu das Gleiche. Wir sind in dieser Moschee vielleicht 100, wenn wir beten, alle Hasanat, das gleiche kriegt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und in allen Moscheen. Und so weiter. Danach finden wir die Sahaba. Durch sie, dank ihnen, hat sich die Religion verbreitet. Die kriegen auch Hasanat. Und dann die Gelehrten. Wenn du das Gebet nach dem Buch von einem Gelehrten gelernt hast, der kriegt Al-Ajr, kriegt Belohnung. Und so weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, man dalla ala khairin, wer zu etwas Gutes aufruft, der hat dir den Weg gezeigt, wie du das Gute erreichst. Falahu mithl, der hat das gleiche Belohnung wie derjenige, der das Gute gemacht hat. Jetzt, vier Sachen muss ein Muslim erkennen und wissen. Nummer eins, Al-Ilm, das Wissen. Das ist, dass du Allah, seinen Propheten, seine Religion mit Beweisen erkennst. Nummer zwei, danach zu handeln. Nach diesem Wissen zu handeln. Nummer drei, das war Nummer zwei. Nummer drei, dazu aufzurufen. Und jetzt Nummer vier. As-sabr ala al-adha fihi. As-sabr. As-sabr ist Geduld. Al-adha ist Leid, Pein. Wenn jemand dich beleidigt, wenn jemand dich stört. Fihi. Fihi, das heißt wegen dieser drei Sachen. Oder während du diese drei Sachen machst. Natürlich, die Menschen haben es nicht sehr gern, wenn einer zu ihnen kommt und sie dazu aufruft, was sie jetzt nicht machen. Du rufst sie zu etwas Neues. Das ist ihnen nicht sehr lieb. Und As-Sabr zuerst, was ist das? Ist Zurückhaltung. Und zwar, du hältst dich zurück, du zwingst dich, die Ta'a, die Gehorsamkeit zu Allah Azza wa Jal auszuüben. Denn das Gebet ist nicht für alle leicht. Spenden ist nicht für alle leicht. So früh am Morgen aufzuwachen, die Ibadah, Ta'a, Gehorsamkeit zu Allah Azza wa Jal, das ist ein Last, das ist etwas, was du machen musst. Und du hast Sabr, damit du das immer weitermachst, damit du nicht aufgibst. Die zweite Sache, Sabr vor einer Sünde auszuüben. Die Sünde, Allah Azza wa Jal hat viele Sünden schön gemacht, dass die Leute sie schön, Nafs will diese Sache. Das heißt, deine Nafs, die will diese Sache machen. Und diese Sache zieht dich an. Und du musst dich zurückhalten, damit du nicht in dieser Falle fällst. Und die dritte Sache von Sabr ist, dass du Sabr hast, zufrieden zu bleiben mit den Sachen, die Allah Azza wa Jal für dich bestimmt hat. Wie Tod, Unfälle. Du suchst etwas und du findest es nicht. Lange, eine Arbeit. Manche wollen heiraten seit Jahren, hat nicht geklappt. Manche haben geheiratet, haben Schwierigkeiten zu Hause. Sabr, das ist Qada'ullahi wa Qadarak. Deine Eltern willst du seit Jahren besuchen, klappt nicht. Das ist Qada'ullahi wa Qadara und halte dich zurück, indem du zufrieden damit bleibst. Das ist As-Sabr, drei Sachen. Und wenn wir sehen, die Propheten, alayhimus salatu wassalam, waren diejenigen, die am meisten immer schlecht behandelt wurden. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, alle Propheten wurden von ihren Völkern nicht gut behandelt. Das ist die Natur der Menschheit. Wenn einer zu ihnen mit etwas kommt, das neu für sie ist, das für sie eine Änderung bringt, besonders wenn sie schon sich auf die andere oder auf die alte Weise gewöhnt haben, die mögen das nicht. Und wenn er Druck übt, dann werden sie aggressiv gegenüber ihm. Und das, glaube ich, die meisten haben das schon erlebt. In einem oder in dem anderen Fall. Manchmal die Leute mögen nicht mal, dass du dich änderst. Und die fangen aggressiv zu werden. Und wenn du sogar dazu anfängst aufzurufen, dass sie sich auch ändern, dann wird es viel schlimmer für sie. Beste Beispiel sind die Propheten. Allah Azza wa Jal sagt, ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. رزقت الله عز وجل Es sind wohl vor dir Gesandte als lügenhaft gescholten worden. Die Propheten, die wahrhaftigsten Menschen, die es gibt, wurden auch für Lügner erklärt von ihren Gegnern. Doch, obgleich sie verleugnen und verfolgt wurden, sie blieben geduldig. Sie haben Sabr. Egal, was sie zugetroffen hat, sind sie geduldig geblieben. Bis unsere Hilfe zu ihnen kam. Das ist ein Beispiel für die Propheten. Und je der Angriff der anderen stärker wird, desto du musst wissen, dass der Sieg näher ist. Und die Propheten wurden von den anderen schlecht behandelt, mit Sprüchen und Taten. Allah Azza wa Jalla sagt, كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرًا أَوْ مَجْنُونٍ. Jetzt ist mit Sprüchen. Kadalik. So kam auch zu denen vor ihnen kein Gesandter, ohne dass sie gesagt hätten, dies ist ein Zauberer oder ein Besessener. Stell dir vor, das hören wir auch ab und zu. Du bist besessen. Du lässt dein Bart wachsen, betest du mehr als die fünf Pflichten. Die sagen dir, der Typ ist besessen. Du redest immer mit jemandem über Religion. Ach, ittaqillah, fürchte Allah, fang an zu beten, das ist nicht gut so, das ist. Oder mit deinen Verwandten, die fangen an zu sagen, der Typ ist nicht, der tickt nicht mehr richtig im Kopf, der ist besessen. Diese Leute machen subhanallah wie die Mushrikin, obwohl sie Muslime sind. Aber inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah sagt, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa min al-mujrimin. Und so gaben wir jedem Propheten einen Feind aus den Reihen der Sünder. Da sind die Propheten die Besten. Wenn die Propheten so viele Feinde bekommen haben, dann wir auch. Und derjenige, der zum Islam aufruft oder zum geraden Weg aufruft, muss alles mit Sabr begegnen. Allah Azza wa Jalla sagt zu seinem Gesandten, Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Wahrlich, wir selbst haben dir den Koran als Offenbarung herabgesandt. Al-Quran al-Karim, das beste Buch, letzte Buch. Jeder, der das hören würde, würde glauben, jetzt muss ein Lob kommen. Ja? Jetzt muss etwas Schönes kommen. Aber was kommt jetzt? Allah sagt, Fasbir li hukmi rabbika, Fasbir. So warte geduldig auf dem Hukm, auf dem Befehl oder dem Urteil deines Herrn. Wir haben dir den Koran herabgesandt, jetzt Sabr. Al-Quran zu tragen und zu verbreiten, dafür braucht man Sabr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es als Befehl von Allah azza wa jalla bekommen. Jetzt musst du Sabr haben. Das, was dich erwartet, wird hart sein. Es ist nicht leicht, Al-Quran zu tragen, nach dem Quran aufzurufen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist unser Vorbild. Wie hat er Da'wah gemacht? Sein Volk, die haben ihn beschimpft, vertrieben, versteinigt haben sie ihn sogar, bis sein Fuß geblutet hat. Und was sagte er? Allahumma ghfir li qawmi. O Allah, vergebe meinem Volk. Fa innahum la ya'lamun. Denn die wissen nicht, was sie machen. Die haben keine Ahnung. Aber das war vor Al-Hijra und vor andere Sachen erlaubt wurden. Drei, vier Sachen. Al-Ilm, Wissen, haben wir gesagt, was das heißt. Danach zu handeln, dazu aufzurufen und dabei Sabr, Geduld zu haben, was dich zutrifft. Es ist auch nicht leicht, eine Aufgabe, eine Verantwortung zu tragen. Und dann sagt er, Ad-Dalil und Beweis. Ad-Dalil, haben wir gesagt, ist nicht ganz klar Beweis, sondern das, was dich zu diesem Entschluss geführt hat. Und Dalilu, qawluhu ta'ala. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und dann holt er eine Sura, Suratul Asr. Wal Asri, innal insana lafi khusr, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. By that side, by العصر, العصر من شو عبن gesagt, das ist عصر gebet, und du haben gesagt, das ist die Zeit. Weil in der Zeit, das geschieht, was jetzt gesagt wird, Al-Iman und andere Sachen. Und weil die Zeit, viele glauben, die Zeit ist nicht etwas Besonderes oder nicht etwas Mächtiges. Die Zeit ist eine Waffe von den vielfältigen Waffen von Allah subhanahu wa ta'ala. In dieser Zeit, in der Zeit, kann Allah azza wa jal Nationen nach oben bringen und andere runterbringen. Für uns, wir sehen ein Imperium, der ist mächtig. Wir leben nicht lange, 40, 60 Jahre. Und wir glauben, dieses Imperium oder dieses Land wird unbesiegbar. Der ist seit 30 Jahren da als Weltmacht. Aber für Allah azza wa jal, vielleicht in 10, 20 Jahren ist das Land nicht mehr so eine Weltmacht. Und das kennen wir von vielen Imperien. Die besten Imperien, wie lange haben sie überlebt? 600 Jahre? Was ist 600 Jahre? Nichts. Und Allah macht mit der Zeit, was er will. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Al-insan, der Mensch, ist in Khusr. Im Verlust. Die Menschheit ist im Verlust. Alle Menschen. Illa. Außer bestimmte Menschen, die manche Voraussetzungen erfüllt haben. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. Illa alladhina amanu. Die Al-Iman erfüllt haben, die geglaubt haben. Wa amilu s-salihat. Und die haben das Gute gemacht. Salihat, gute Taten gemacht. Wa tawasaw bil-haqq. Und zul Haqq, zul Wahrheit aufgerufen haben. Wa tawasaw bil-sabr. Und die haben sich gegenseitig zum Gedulden aufgerufen. Und diese Aya führt uns zu diesen vier Sachen, die der Scheich am Anfang gesagt hat. Dann sagt er, قال الشافعي رحمه الله, الشافعي ist einer der vier Imme, er hat gesagt, hätte Allah Azza wa Jal keine Hujja, kein Beweis herabgesandt zu seinen Geschöpfen, außer diese Aya, dann hätte es ihnen gereicht. Das heißt nicht, dass er damit meint, das würde reichen, um als Muslim zu leben. Da stehen nicht alle Regeln und alle Gebote, die wir brauchen. Nein, aber das hätte gereicht für jeden, der ein Milligramm Verstand hat, dass er nach der Wahrheit sucht. Denn wenn er weiß, dass die Menschheit im Verlust ist, jeder Mensch, der denkt, will diesen Verlust vermeiden. Und dann liest er weiter, illa, außer. Das sind die Ausnahmen. Das sind die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit man nicht von den Verlierern ist. Das heißt, dann wird er nach dem Iman suchen und danach zu handeln, dazu aufzurufen, und dabei As-Sabr haben bei den drei Sachen. Das würde für jeden reichen, um nach mehr zu streben. Dann sagt er, قال البخاري. Al-Bukhari ist einer der größten Muhaddithin dieser Umma und er ist der Mann, der Sahih Al-Bukhari gesammelt hat. Er hat gesagt, Al-Bukhari rahimahullah hat gesagt, Babun in seinem Buch Bab, das ist ein Unterkapitel, Al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Al-Ilm, Wissen vor Al-Qawl, vor Sprechen und Al-Amal und vor den Taten. Wal-Dalil und das, was dazu aufruft, Qawluhu ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Und wisse, dass es keine Gottheit außer Allah gibt, und bitte um Vergebung für deinen Schuld. Fabada'a, warum? Weil Imam al-Bukhari rahimahullah, er hat mit Al-Ilm angefangen in dieser Aya. Er hat die Aya geholt, womit Al-Ilm, mit dem Wissen angefangen wird, vor Sprüche und Taten. Das ist eine Aya, die uns dazu führt, diesen Entschluss zu nehmen, dass immer Al-Ilm, Wissen vor den Taten kommt. Und es gibt auch eine logische Erklärung. Und zwar, wie willst du wissen, ob das, was du machst, richtig ist oder falsch? Du musst nach dem Wissen streben. Du musst Koran lesen und Al-Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam studieren, damit du weißt, ob deine Taten gute Taten sind oder nicht. Also nochmal, ganz schnell, was steht hier? Und der Beweis dafür, oder das, was uns zu dieser Entscheidung, zu dieser Aussage geführt hat und deutet auf diese Sache, ist Surah Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. Das heißt, wenn du weißt, dass die Menschheit in Verlust ist, es ist Pflicht für dich, nach den Mitteln zu suchen, die dir retten werden, von den Verlierern zu sein. Und das ist in der Aya. Der Iman zu erfüllen, danach zu handeln, aufzurufen und As-Sabr dabei zu haben. Und das musst du wissen. Wie kannst du erreichen, dass du ein Mu'min bist, dass du danach handelst, dazu aufrufst und dabei Sabr hast? Du brauchst das zu wissen. Und Wissen brauchst du, bevor du anfängst zu handeln. Und deshalb, Al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.